Hallo und herzlich willkommen beim Abschaltimpuls. Am Festkreis ist heute alleine. Das ist eigentlich gar kein richtiger Abschaltimpuls, das merkt man nicht nur an dem Tag, an dem das Ganze veröffentlicht wird, sondern auch daran, dass ich eben alleine bin. Um was das heute gehen soll, das ist auch ganz kurz nur. Es geht darum, dass wir den Abschaltimpuls erstmal bis auf unbestimmte Zeit unterbrechen müssen. Das heißt, wir sind momentan privat so sehr eingebunden, dass wir es momentan nur schwer bis gar nicht auf die Reihe bekommen, überhaupt irgendwas aufzunehmen. Dementsprechend müssen wir jetzt erstmal das Ganze auf Eis legen. Soll nicht heißen, dass wir das Ganze gar nicht mehr machen, sondern einfach nur, dass wir bis jetzt die nächste Zeit erstmal schauen müssen, wann wir überhaupt noch was hinbekommen, dass wir so ein bisschen vielleicht einen Stock aufbauen oder auch nicht. Das Ganze wird also, das Projekt wird also fortgesetzt. Fraglich ist eben nur, wann und in welchem Umfang. Vielleicht erhöhen wir auch einfach die Zeiten. Das wissen wir noch nicht. Das Ganze muss ich mit Ellie nochmal besprechen. Bedanken möchten wir uns erstmal bei den ganzen Fans und auch entschuldigen, dass wir das Ganze jetzt erstmal so auch einigermaßen abrupt unterbrechen müssen, aber ja, das Real Life sozusagen fordert halt von jedem so ein bisschen seinen Tribut und ja, wir werden uns dann entsprechend auch nochmal in den ganzen Threads und auch in dem im Blog werden wir uns nochmal dazu äußern, wann das Ganze jetzt weitergeht oder wie es weitergeht. In diesem Sinne wünschen wir euch alles Gute weiterhin. Wir wünschen euch eine gute Zeit bis dahin und hoffen, dass ihr jetzt auch mal dazu kommt, die ganzen Abschaltimpulse, die ihr vielleicht die ganze Zeit nicht habt hören können, weil immer wieder neues Futter nachkam, dass ihr die jetzt alle mal in Ruhe hören könnt. Und wir hoffen, dass wir euch dann, sobald wir wieder dabei sind, dass wir uns alle wieder hören und wir alle unseren Spaß weiterhin haben werden, so wie wir es die ganze Zeit bisher gehabt haben. In diesem Sinne, danke euch allen und bis dann. Wir sind wie immer trotzdem zu erreichen. Wenn ihr E-Mails schreiben wollt, werde ich die dann auch an Ellie weiterleiten. Ansonsten, ja, bis dahin, macht's gut.